Kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 4.5. Die Profitrate. Wir hatten bisher den Profit einfach als Geldausdruck des Mehrwerts verstanden, so wie wir den Warenpreis als Geldausdruck der Werte angenommen hatten. Das war jedoch nur eine vereinfachte Annahme, die an dieser Stelle zum Verständnis notwendig war und keine Aussage über die Wirklichkeit. Zunächst einmal ist der Profit des industriellen Kapitalisten nur ein Teil des Geldausdrucks des Mehrwerts. Ein anderer Teil ist der Zins, den der industrielle Kapitalist an die Bank zahlt. Dazu kommen wir im nächsten Unterkapitel. Ein weiterer Teil ist die Grundrente, um die es im Unterkapitel 4.10 kurz gehen wird. Und natürlich wird ein Teil des Mehrwerts auch als Steuern an den Staat bezahlt. An dieser Stelle genügt die Feststellung, dass das produktive Kapital zwar den Mehrwert von seinen Arbeitern produzieren lässt, aber sich nur einen Teil davon wirklich aneignen kann. Doch wie wir gleich sehen werden, gibt es noch einen anderen Grund, warum der Profit des einzelnen Kapitalisten nicht dem Mehrwert entspricht. Dafür müssen wir uns zunächst mit der Profitrate beschäftigen. Kapitel 4.5.1. Was ist die Profitrate? Für den Kapitalisten ist die absolute Höhe des Profits nicht entscheidend. Für einen Kleinkapitalisten können 10 Millionen Euro Profit sehr viel sein. Für einen großen Konzern ist es dagegen verschwindend wenig und ein großes Problem. Entscheidend ist also vor allem das Verhältnis des Profits zum investierten Kapital. Oder, wenn wir es in Wertgrößen ausdrücken, Mehrwert geteilt durch konstantes plus variables Kapital. Also M durch C plus V. Marx und vor allem die Klassiker der Nationalökonomie, Smith und Ricardo, nennen dieses Verhältnis die Profitrate. Die Profitrate spielt für die Kapitalakkumulation eine extrem wichtige Rolle, denn sie bestimmt darüber, ob der Kapitalist überhaupt in der Lage ist, neue Investitionen zu tätigen, ob es also wirtschaftliches Wachstum gibt und ob Arbeiter eingestellt oder entlassen werden. Die Schwankungen und die langfristige Entwicklung der Profitrate sind also entscheidend für die Gesamtentwicklung des Kapitalismus. Und den Gesamtprozess der kapitalistischen Akkumulation, das heißt die Einheit aus Produktions- und Zirkulationsprozess, um die es in Band 3 von Das Kapital geht, werden wir uns nun ansehen. Wir haben an früherer Stelle schon gesehen, dass die Profitrate vor allem von zwei Faktoren abhängt. Erstens von der Mehrwertrate, also davon, wie groß der Anteil des Mehrwerts am neu geschaffenen Wert ist. Und zweitens von dem Verhältnis zwischen konstantem und variablem Kapital. Weil nur das variable Kapital wertschaffend ist, bedeutet ein sinkender Anteil des variablen Kapitals auch weniger Mehrwert und damit, wenn das investierte Kapital insgesamt gleich groß bleibt, eine sinkende Profitrate. Diese zweite Größe, das Verhältnis zwischen C und V, hängt von der technischen Zusammensetzung des Kapitals ab. Ein Unternehmen, das Textilien produziert, braucht zum Beispiel nur eine relativ geringe Menge konstantes Kapital und dafür sehr viele Arbeitskräfte. Eine Handelsschifffahrtsgesellschaft muss dagegen viele Schiffe besitzen, die sehr teuer sind. Hier ist also das konstante Kapital hoch und das Variable relativ niedrig. Dieses Verhältnis, das von der technischen Struktur der Branche bestimmt ist, nennt Marx die organische Zusammensetzung des Kapitals. Sehen wir uns das nochmal an einem Zahlenbeispiel an. In der Branche A ist ein konstantes Kapital von 600.000 Euro und ein variables Kapital von 400.000 Euro investiert und die Mehrwertrate beträgt 100%. Das heißt, dass die Arbeiter die Hälfte des Tages nur den Mehrwert produzieren. Der Mehrwert beträgt dann also ebenfalls 400.000 Euro. In Branche B ist ein höherer Einsatz von Maschinen notwendig und im Vergleich dazu wird weniger Kapital für Arbeitskräfte ausgegeben. Das konstante Kapital beträgt 1 Million Euro und das variable Kapital 300.000 Euro. Weil die Mehrwertrate auch 100% beträgt, liegt der Mehrwert bei 300.000 Euro. A sind gleich 600.000 Euro konstantes Kapital plus 400.000 Variables plus 400.000 Euro Mehrwert gleich 1,4 Millionen Euro. Die Profitrate beträgt hier also bei einem investierten Kapital von 1 Million Euro 40%. Bei B 1 Million Euro konstantes Kapital plus 300.000 Variables plus 300.000 Euro Mehrwert sind gleich 1,6 Milliarden Euro. Hier beträgt die Profitrate bei einem investierten Kapital von 1,3 Millionen Euro ungefähr 23%. Kapitel 4.5.2 – Der Ausgleich der Profitraten. Die beiden Produktionszweige produzieren also unterschiedliche Massen an Mehrwert und haben unterschiedliche Profitraten. Wenn wir davon ausgehen, dass Kapital und Arbeitskräfte einigermaßen beweglich sind, wird dieser Zustand allerdings nicht so bleiben. Denn für die Kapitalisten in Branche B gibt es keinen Grund, auf Dauer eine niedrigere Profitrate zu akzeptieren als die anderen Kapitalisten. Sie werden daher ihr Kapital abziehen und in der profitableren Branche A investieren. Dadurch steigt in Branche A das Warenangebot, während es in Branche B sinkt. Das wirkt sich natürlich auf die Preise der Waren in den beiden Branchen aus, die sich jetzt tendenziell aufeinander zubewegen werden, bis zu dem Punkt, wo die Profitrate in beiden Branchen gleich hoch ist. Die Profitraten der verschiedenen Branchen nähern sich der Durchschnittsprofitrate der Gesamtwirtschaft an. Auf diese Weise ist es möglich, dass Unternehmen, die viel mehr Mehrwert produzieren als andere, am Ende trotzdem denselben Profit realisieren. Das bedeutet aber, dass die Warenpreise auch nicht direkt von der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit bestimmt sein können. Denn der Ausgleich zur Durchschnittsprofitrate beruht ja gerade darauf, dass die Preise durch den Ab- und Zufluss von Kapital aus den verschiedenen Sektoren stark von den Werten der jeweiligen Produkte abweichen. Das heißt, die Vorstellung, wonach die Preise um die Warenwerte schwanken, wie wir es bisher angenommen hatten, ist bei genauerem Hinsehen falsch. Durch den Ausgleich der Profitraten entsteht eine andere Größe, um die die Marktpreise sich bewegen. Den Produktionspreis. Der tatsächlich gehandelte Marktpreis ist nämlich höher und manchmal niedriger als der Produktionspreis, abhängig von kurzfristigen Schwankungen des Angebots und der Nachfrage. Letzten Endes sind die Produktionspreise aber das Zentrum, um das die Marktpreise schwanken. Bedeutet das nicht, dass die Arbeitswerttheorie widerlegt ist? Wenn die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit überhaupt nicht die Warenpreise bestimmt, wozu braucht man dann den Wertbegriff überhaupt noch? Nun, die Aussage des Wertgesetzes ist nur, dass letzten Endes die Preise durch die Werte reguliert werden. Und das werden sie auch. Denn wenn die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion einer Ware sinkt bzw. steigt, dann sinkt bzw. steigt auch der Preis, da die Produktionspreise ja durch eine Umverteilung von Wert entstanden und nicht durch neu entstandenen Wert. Ist gesamtgesellschaftlich gesehen die Summe der Preise trotzdem weiterhin gleich der Summe der Werte. Auch die Summe der Profite entspricht der Summe des Mehrwerts. Warum außerdem der Begriff des Werts für das Verständnis der kapitalistischen Produktionsweise unverzichtbar ist, sollte klar sein. Durch den Wert wird überhaupt erst verständlich, warum Waren in einem bestimmten Verhältnis gegeneinander getauscht werden. Und auf Grundlage der Marx'schen Arbeitswerttheorie wird erklärbar, woher der Profit kommt. Kapitel 4.5.3 – Der tendenzielle Fall der Profitrate. Die Erkenntnis, dass die Profitrate von der organischen Zusammensetzung des Kapitals bestimmt wird, hat noch eine andere, sehr wichtige Konsequenz. Denn natürlich variiert die organische Zusammensetzung nicht nur zwischen verschiedenen Branchen und Unternehmen, sondern sie verändert sich auch mit der Zeit bei einem einzelnen Unternehmen. Nehmen wir uns dafür wieder das Kapital aus Branche A als Beispiel. Seine Zusammensetzung war 600.000 Euro konstantes Kapital plus 400.000 Euro variables Kapital plus 400.000 Euro Mehrwert sind gleich 1,4 Millionen Euro. Durch eine Erfindung steigt nun aber die organische Zusammensetzung. Eine neue Maschine ersetzt viele Arbeiter, sodass jetzt C, konstantes Kapital, 700.000 Euro beträgt, aber V nur noch 200.000 Euro. Der Kapitalist hatte also insgesamt weniger Ausgaben, nämlich nur noch 900.000 Euro statt 1 Million. Was passiert aber nun mit dem Mehrwert? Wenn die Mehrwertrate gleich bleibt, also der Mehrwert genauso groß ist wie das variable Kapital, beträgt der Mehrwert jetzt nur noch 200.000 Euro. Die Profitrate beträgt dann 200.000 Euro geteilt durch 900.000 Euro, also 22,2%. Aber wie ist das möglich? Der Kapitalist hat die neue Maschine ja gerade eingeführt, um produktiver zu sein und einen Extraprofit zu erzielen. Das stimmt, und zunächst wird daher seine individuelle Profitrate auch steigen. Seine Waren werden ja billiger, wodurch er einen Extraprofit einstreichen kann. Der Extraprofit bedeutet ja, dass Wert, der an anderer Stelle produziert wurde, nun an den Kapitalisten mit der fortgeschrittensten Produktionstechnik fließt. Aber was passiert gesamtgesellschaftlich, wenn die organische Zusammensetzung des Kapitals steigt? Im Verlauf der Entwicklung des Kapitalismus ist das unweigerlich der Fall. Denn der Fortschritt der Produktivkräfte geht langfristig immer damit einher, dass bestimmte Arbeitsschritte von Maschinen übernommen und dadurch menschliche Arbeitskräfte eingespart werden. Der Umfang der notwendigen Investitionen in immer komplexere Maschinen und Technologien, die immer größere Mengen an Material verarbeiten können, steigt deshalb unweigerlich an. Während die Zahl der Arbeiter und der Umfang der Löhne, die sie erhalten, nicht in demselben Maß steigt. Wenn nun die lebendige Arbeit im Verhältnis zur toten Arbeit immer weniger wird, bedeutet das nichts anderes, als dass eine vorgegebene Masse an investiertem Kapital immer weniger Mehrwert produziert. Oder anders gesagt, mit der steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals sinkt gesamtgesellschaftlich gesehen die Profitrate. Marx schrieb über das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate. Zitat: Es ist dies in jeder Beziehung das wichtigste Gesetz der modernen politischen Ökonomie und das wesentlichste, um die schwierigsten Verhältnisse zu verstehen. Zitat Ende aus Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Es handelt sich dabei aber nur um ein tendenzielles Gesetz, da die Profitrate keineswegs immer und überall fällt. Es gibt Phasen mit steigender Profitrate und es gibt Faktoren, die dem Fall der Profitrate entgegenwirken. Marx führt einige dieser Faktoren auf. Die Erhöhung der Ausbeutungsrate der Arbeiter, das Herunterdrücken des Arbeitslohns unter seinen Wert, die Verbilligung der Bestandteile des konstanten Kapitals, indem zum Beispiel ältere Maschinen durch den technischen Fortschritt an Wert verlieren, relative Überbevölkerung, auswärtigen Handel und die Zunahme des Aktienkapitals. Hier ist nicht der Ort, diese Faktoren im Einzelnen zu untersuchen. Marx zeigt jedenfalls, warum sie alle den Fall der Profitrate zwar verlangsamen und zeitweilig auch umkehren, aber langfristig dennoch nicht aufhalten können. Im tendenziellen Fall der Profitrate zeigt sich die historische Endlichkeit des Kapitalismus. Die Profitrate ist, wie bereits gezeigt wurde, die für die Kapitalakkumulation bestimmende Größe, von der die Entwicklung des Kapitalismus abhängt. Da der tendenzielle Fall der Profitrate ein sich langfristig zwangsläufig durchsetzendes Gesetz des Kapitalismus ist, verlangsamt sich mit der Zeit auch die Akkumulation des Kapitals und Krisenphasen mit niedrigeren oder gar negativen Profitraten vertiefen sich tendenziell. Viele Studien aus verschiedenen Ländern zeigen, dass tatsächlich in den meisten entwickelten kapitalistischen Ländern über viele Jahrzehnte hinweg die Profitrate gefallen ist. Damit gibt es einen weiteren empirischen Beleg für die Richtigkeit der Marx'schen Thesen vom tendenziellen Fall der Profitrate und indirekt auch die Richtigkeit der Arbeitswerttheorie, die dieser These zugrunde liegt. Kapitel 4.6: Kreditwesen und fiktives Kapital. Im Kapitalismus hat das Geld neben seinen sonstigen Funktionen auch den besonderen Gebrauchswert, als Kapital zu fungieren. Wer eine Geldsumme besitzt, kann diese so investieren, dass sie einen Profit abwirft. Geld schafft als Kapital angelegt, also mehr Geld. Wie andere Gebrauchswerte lässt sich auch dieser Gebrauchswert auf dem Markt handeln. Wird Geld ausgeliehen, so wird dieser Gebrauchswert als Kapital zu fungieren für einen bestimmten Zeitraum verkauft. Das Kapital selbst wird dabei wie eine Ware gehandelt. Es wird gekauft und verkauft. Der Preis dafür ist ein Teil des produzierten Mehrwerts, den der Schuldner, der den Kredit aufgenommen hat, dem Gläubiger, der den Kredit vergeben hat, auszahlt. Diesen Preis des Geldkapitals nennt man Zins. Kapitel 4.6.1 – Der Kredit. Das Kreditwesen entfaltet sich notwendigerweise mit der Entwicklung des Kapitalismus. Wenn die Kapitalisten nur mit ihrem Eigenkapital produzieren und akkumulieren könnten, wäre ihre Fähigkeit zur Akkumulation sehr beschränkt. Sie müssten mit ihren Investitionen immer so lange warten, bis sie genug Einkommen angehäuft haben, um die erforderlichen Ausgaben aus der eigenen Tasche bestreiten zu können. Durch das Kreditwesen wird die Schranke der Kapitalakkumulation überwunden. Der Kapitalist kann nun zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen, wodurch sich seine Möglichkeit zur Kapitalakkumulation vergrößert. Hat ein Kapitalist beispielsweise ein Eigenkapital von 1 Million Euro, so würde er bei einer Durchschnittsprofitrate von 10% einen Mehrwert von 100.000 Euro produzieren. Wenn er nun aber einen Kredit von 1 Million bei der Bank aufnimmt, verdoppelt sich das Kapital, das er investieren kann. Er investiert also nun 2 Millionen Euro und realisiert dementsprechend einen Mehrwert von 200.000 Euro. Natürlich hat die Bank dem Industriellen den Kredit aber nicht aus Freundlichkeit gewährt, sondern weil sie dafür einen Zins erhält. Nehmen wir an, der Zinssatz liegt bei 5%. Dann müsste der industrielle Kapitalist also 50.000 Euro Zinsen an die Bank zahlen. Er hätte dann aber bei einem Ausgangskapital von 1 Million Euro immer noch einen Profit von 150.000 Euro übrig oder eine Profitrate von 15%. Solange der Zinssatz niedriger ist als die Profitrate, was meistens der Fall ist, lohnt es sich also für die produktiven Kapitalisten, Kredite aufzunehmen, ihre Produktion damit auszuweiten und ihre Profitrate auf diese Weise zu erhöhen. Die Entstehung des Kreditgeschäfts ist aber nicht nur ab einer gewissen Stufe Voraussetzung für die weitere Ausdehnung der Kapitalakkumulation, sondern die Akkumulation des Kapitals bringt umgekehrt auch das Kreditgeschäft hervor. Denn die industriellen Kapitalisten müssen für jede größere Investition erst einmal genug von ihrem Profit ansparen, bis sie sich die Investition leisten können. In der Zwischenzeit häufen sie also Profit in Form von Geld an, das vorläufig nicht in die Produktion von Mehrwert angelegt werden kann, also nicht als Kapital fungiert. Aus Sicht des Kapitalisten, der immer danach bestrebt sein muss, dass sein Geld möglichst zu jeder Zeit Profit abwirft, ist es eine Verschwendung. Dieses Geld ist, Zitat, absolut unproduktiv, läuft im Produktionsprozess in dieser Form parallel, liegt aber außerhalb dessen, es ist ein Bleigewicht, dead weight, der kapitalistischen Produktion. Die Sucht, diesen als virtuelles Geldkapital sich aufschatzenden Mehrwert sowohl zum Profit wie zu Revenue, das heißt Einkommen, Anmerkung der K.O., brauchbar zu machen, findet im Kreditsystem und in den Papierchens, gemeint ist das Aktiensystem, Anmerkung der K.O., das Ziel ihres Strebens. Zitat Ende, das Kapital Band 2. Indem dieses Geld des industriellen Kapitalisten in das Kredit- und Aktiensystems fließt, kann es anderswo in produktive Anlagen kanalisiert werden und wirft für den Kapitalisten dann immerhin einen Zins ab. Der Bankkredit hat auch gesamtgesellschaftlich eine Auswirkung gehabt. Hier wurde nicht einfach nur Einkommen umverteilt, sondern der produktive Kapitalist wurde durch den Kredit in die Lage versetzt, mehr Arbeiter einzustellen und schneller zu investieren. Das Kreditwesen erhöht somit also die Umschlagsgeschwindigkeit des Kapitals, beziehungsweise verringert die Umschlagszeit. Das Kapital kann schneller einen Mehrwert realisieren und schneller wieder investieren. Indem dieser Kreislauf in kürzerer Zeit vonstatten geht, wird dadurch insgesamt mehr Mehrwert produziert, als es sonst der Fall gewesen wäre. Kapitel 4.6.2 – Das fiktive Kapital. Wie wir gesehen haben, wird das Kreditgeschäft zu einem eigenen Tätigkeitsfeld des Kapitals. Tatsächlich existieren Geldverleiher und Banken schon lange vor dem Kapitalismus. Aber erst im Kapitalismus können sie eine wirklich zentrale Rolle spielen. Denn erst im Kapitalismus wird systematisch Mehrwert produziert und akkumuliert, sodass es überhaupt möglich ist, im großen Stil Kredite aufzunehmen und Zinsen zu zahlen, ohne dass der Schuldner dabei notwendigerweise verarmt. Den Teil des Kapitals, der sein Einkommen überwiegend aus Zinsen bezieht, wird zinstragendes Kapital genannt. Das Einkommen des zinstragenden Kapitals ist abhängig davon, wie viele vertrauenswürdige Kreditnehmer es vorfindet, ob die Kredite auch zurückgezahlt werden, denn natürlich ist jeder Kreditausfall ein Verlust für die Bank, und schließlich vor allem davon, wie hoch der Zinssatz ist. Den Zinssatz kann die Bank nicht beliebig festlegen, sondern sie muss sich an dem durchschnittlichen Zinssatz auf dem Kreditmarkt orientieren. Im Gegensatz zur durchschnittlichen Profitrate, die von der Mehrwertproduktion abhängig ist, wird der Zinssatz vom Angebot und der Nachfrage nach Leihkapital bestimmt. Das zinstragende Kapital vollzieht nun nicht die Bewegung Geld, Ware, Geld, GWG, wie es das produktive Kapital tut. Stattdessen wird das Geld an einen produktiven Kapitalisten verliehen, der es dann investiert, um damit Waren zu produzieren, damit einen Mehrwert zu realisieren und einen Teil dieses Mehrwerts schließlich als Zins zurückzuzahlen. Die Bewegung des zinstragenden Kapitals, wenn es auf dem produktiven Kapital beruht, sieht also so aus. Vom Standpunkt des zinstragenden Kapitals ist es aber unerheblich, was in der Zwischenzeit mit dem ausgeliehenen Geld passiert. Die Bank interessiert nur, dass der Kredit mitsamt dem Zins fristgerecht zurückgezahlt werden. Für die Bank ist die Formel der Kapitalakkumulation also einfach G wird zu G'. Geld, das mehr Geld schafft. Das zinstragende Kapital sieht also so aus, als würde es einfach aus dem Nichts einen Profit machen. Man sieht ja nicht mehr, dass der Profit in der Produktion entsteht. Ähnlich wie der Warenfetisch die Illusion erzeugt, dass die Beziehungen der Waren einfach natürliche Bewegungen von Dingen seien, so erzeugt der Zinsfetisch die Vorstellung, dass man einfach sein Geld für sich arbeiten lassen kann, also das Geld sich irgendwie auf wundersame Weise von selbst vermehren könnte. Neben dem klassischen Kreditgeschäft, bei dem ein Kapitalist zu einer Bank geht und mit ihr einen Kredit zu bestimmten Bedingungen aushandelt, gibt es auch andere Formen des zinstragenden Kapitals als das Bankkapital. Die an dieser Stelle wichtigste Form ist das Aktienkapital. Große Unternehmen gehen meistens an die Börse und werden zu Aktiengesellschaften, deren Anteile jeder Mensch mit Geld kaufen kann. Wer eine Aktie, ein Wertpapier eines Unternehmens kauft, gibt damit dem Unternehmen einen Kredit und wird durch diesen Akt formal zum Miteigentümer des Unternehmers, auch wenn der Besitz von einer oder wenigen Aktien in Wirklichkeit keine realen Mitbestimmungsrechte verleiht. Die Aktie ist, anders als der Bankkredit, ein Anspruch auf einen Anteil der Firma. Anders als der Bankkredit wird sie auch nicht einmal zurückgezahlt und erlischt, sondern bleibt bestehen und wirft eine regelmäßige Dividende ab, also einen Anteil am Profit der Firma. Es kommt also zu einer eigenartigen Verdopplung des Kapitals. Das in der Produktion investierte Kapital, zum Beispiel in Form von Maschinen, Strom, Fabrikgebäuden und so weiter, existiert weiterhin und wird zur Produktion von Mehrwert eingesetzt. Aber gleichzeitig existiert mit dem Wertpapier dieses Kapital ein zweites Mal als Eigentumsanspruch. Das Wertpapier selbst ist nichts wert, aber es wird so behandelt und gehandelt, als wäre es das wirkliche Kapital. Dieses Kapital wird als fiktives Kapital bezeichnet, weil es im strengen Sinne kein wirkliches Kapital ist, sondern nur der Anspruch auf das wirkliche Kapital als Eigentumstitel, mit dem man Anspruch auf erwartete zukünftige Gewinne im Fall der Aktie oder bereits in der Vergangenheit geschaffene Werte, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und so weiter, erhebt. Der fiktive Charakter dieses Kapitals zeigt sich auch daran, dass sein Preis nur noch indirekt mit der realen Wertproduktion zusammenhängt. Denn die Wertpapiere werden auf dem Kapitalmarkt nach einem Preis gehandelt, der von Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmt ist. Da Angebot und Nachfrage verschiedenen Faktoren folgen, kann die Preisbildung der Wertpapiere sich relativ unabhängig von den realen Profitaussichten vollziehen. So wie das Kapital sich mit der Entstehung des fiktiven Kapitals verdoppelt, So zerfällt auch der Kapitalist in zwei verschiedene Funktionen. Zum einen gibt es den fungierenden Kapitalisten, den Anwender des Kapitals, der die Akkumulation des Kapitals und Ausbeutung der Arbeitskraft beaufsichtigt und organisiert. Zum anderen gibt es den Kapitalisten als Eigentümer, der nicht in den Produktionsprozess involviert ist, aber trotzdem einen Eigentumsanspruch auf das Kapital erhebt. Beide Funktionen können in derselben Person vereint sein, wie es heute noch bei den meisten kleineren Familienunternehmen der Fall ist. Sie können aber auch getrennt sein. Dann gehören einem oder mehreren Kapitalisten das Unternehmen, während sie einen Manager einstellen, der sich für ein Gehalt um das operative Geschäft kümmert. Doch auch wenn der fungierende Kapitalist der Form nach einen Lohn bekommt, ist er kein Arbeiter, sondern Kapitalist, da er die Ausbeutung der Arbeitskraft organisiert. Eine häufig gehörte Meinung zum zinstragenden, fiktiven Kapital ist die, dass die Banken eine besonders kritikwürdige Form des Kapitals seien, weil sie ein Zinseinkommen erhalten, ohne selbst etwas dafür zu tun. Diese Sichtweise ist aus zwei Gründen falsch. Erstens ist jedes Kapital eine Form von sozialem Parasitismus. Denn auch der industrielle Kapitalist produziert den Mehrwert nicht selbst, sondern gewinnt ihn aus der Ausbeutung fremder Arbeit. Zweitens gehört das zinstragende Kapital zwangsläufig zum Kapitalismus dazu und erfüllt eine Funktion in ihm, indem es die Umschlagzeit des Kapitals verkürzt und damit insgesamt die Kapitalakkumulation fördert. Es ergibt also keinen Sinn, nur den Zins abschaffen zu wollen, während die Ausbeutung an sich weiter besteht.